Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Wenn Woody Allen in seinem neuen Film Wonder Wheel den Vergnügungspark auf Coney Island an der Küste von Brooklyn zum Ausgangspunkt für eine schräge Familiengeschichte macht, dann ist er quasi zurückgekehrt an den Ort, wo das Kino in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geboren wurde, in den Schaubuden der Jahrmärkte nämlich. Auch andere Filmemacher haben sich immer wieder mit diesem magischen Ort beschäftigt, wo er im Grunde Sensationsgier und Vergnügungssucht den bewegten Bildern die Hand reichten. Und hier kommen die fünf Lieblings-Jahrmarktfilme unseres Filmkritikers Hartwig Tegeler. Würden Sie jetzt den Film starten? Kommen Sie in den modernsten Vergnügungspark auf der ganzen Welt! Hochverehrtes Publikum, treten Sie näher! Lust auf den Film? Platz 5. Das Kabinett des Dr. Parnassus von Terry Gilliam. 2009. Meine Damen und, naja, ich bin sehr stolz, Ihnen präsentieren zu dürfen. Eine andere Realität, eine hinter der alltäglichen. Wunderbar, wenn in der ersten Szene ein uralter Pferdewagen mit riesigem Aufbau ins moderne London fährt, sich hinten eine Klappe und damit die ganze Welt des Jahrmarktes öffnet. Da gibt es übrigens auch den magischen Spiegel und wenn man dahinter tritt, rutscht, fällt, wie einst Alice in den Kaninchenbau, dann öffnet sich ein Wunder oder je nach persönlicher Disposition und den Albträumen, die man schon mitbringt, ein Albtraumland. Meine Damen und Herren, erweitern Sie Ihren Horizont. Size doesn't matter. Platz 4. Wenn die Fantasie nur groß genug ist. Prestige, die Meister der Magie von Christopher Nolan, 2006. Was die beiden Zauberkünstler, Hugh Jackman und Christian Bale, vergessen. Denn sie lehren uns, dass der Jahrmarkt, die alte Illusionsmaschine, zwar für manchen spektakulären Zaubertrick und grandioses Amüsement gut ist, aber auch für Gier und Rivalität, also ein Spiegel ist für das zutiefst Menschliche. Nolans Film, ein brillanter Ritt durch einen Kosmos von Lügen und dem Versuch, dem anderen eine Illusion als Realität unterzujubeln. Alter Jahrmarkttrick. Mit anderen Worten, Prestige ist eine Metapher fürs Kino, eine verflixt clevere Konstruktion. Platz 3. Achterbahn von James Goldstone, 1977. Eine kleine Detonation nur, aber sie drückt die Schiene der Achterbahn nach oben. Und so schießt der Zug mit Passagieren aus der Kurve. Wie denken Sie, ist das passiert? Der terroristische Akt eines Erpressers. Achterbahn passte 1977 gut ins damals erfolgreiche Genre des Katastrophenfilms. Und Katastrophe ist natürlich ein treffender Begriff, um die Tür aufzustoßen zu einer anderen Schattenseite des Vergnügungsparks, dass nämlich die Technik und extreme Kinetik wohl im Kinosessel viel Spaß machen, aber in der Realität? Auweia. Konsequent, dass der Achterbahnattentäter hier, auf diesem Jahrmarkt, am Ende von einer Achterbahn gerichtet wird. Platz 2. Jurassic Park von Steven Spielberg, 1993. Und damit kommen wir zu einer anderen Todsünde, die sich in diesem Vergnügungspark aufs Perfekteste entäußert. Das russische Roulette mit der Natur, den Bausteinen des Lebens, die Hybris des Menschen mithin. Der Mangel an Demut vor der Natur, der hier offen gezeigt wird, erschüttert mich. Ein Milliardär klont auf einer Insel Dinosaurier, auch die gefährlichsten Jäger und Fleischfresser unter ihnen. Hier werden Raptoren gezüchtet. Was für die, die den Eröffnungstag dieses Parks erleben, zum Todesspiel wird. Nature Strikes Back, auch die, die der Mensch mal soeben im Erlenmeyer-Kolben zusammengemodelt hat. Hier ein bisschen Dino, da ein bisschen Frosch. Kurzum, wenn der T-Rex aus dem Dschungel kommt, Tonnen von Gewicht, und das Wasser im Glas auf dem Armaturenbrett kleine Wellen schlägt, dann könnte man sich verbeugen vor Steven Spielbergs visueller Fantasie. Denn dies prägt sich ebenso tief ein in unser unbewusstes Bildergedächtnis, wie die Aufschrift auf dem Außenspiegel des Geländewagens, in dem der heranrasende T-Rex zu sehen ist. Die lautet denn auch, Objekte können näher sein, als sie erscheinen. Prost Mahlzeit. Ach ja, der Jahrmarkt, das Vergnügen, das Kino und die Spiegel. Diese Spiegel sind etwas ungünstig für unser gemeinsames Vorhaben. Platz 1. Aber ich werde dich trotzdem treffen. Die Lady von Shanghai von Orson Welles. 1947. Ich weiß, wenn ich dich töte, töte ich mich selbst. Eine Achterbahn von Gefühlen erlebt der irische Matrose mit der verheirateten Lady von Shanghai. In einem Spiegelkabinett auf einem Jahrmarkt findet dieser Film noir diese dunkle Geschichte über Lust, Gier, Verrat und die tiefe Melancholie über das Sein ihren mörderischen Höhepunkt. Spiegel, zerschossen in spitze Splitter, zerfallen wie die Illusionen, auf denen die Spiegelbilder des Mannes und der Frau beruhten. Hinter den Spiegeln nur ein Nichts. Ein Film über Hollywood, ein Film genialer Scherben, wie jemand schrieb, die man nie zu etwas Eindeutigem zusammenbringen wird. Aber war das nicht immer so bei guten Filmen, beim Kino, das in den Schaubuden auf den Jahrmärkten entstand?